WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, eine neue Woche beginnt. Willkommen bei Domian. Willkommen. Hier stimmt irgendwas mit unseren Kameras nicht. Eigentlich seht ihr mich jetzt da, aber hier leuchtet es rot. Machen wir es mal so. Ich hoffe, dass das jetzt stimmt. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine neue Woche beginnt. Wir haben irgendwie technische Probleme hier mit der Kamera. Die switcht. Ja, so müsste es stimmen. Nee, so stimmt's wieder nicht. Ja, aber mein Rotlicht stimmt hier nicht. Egal. Also schön, dass ihr da seid. Lasst euch gar nicht irritieren. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Und wir beginnen mit einer neuen Woche, natürlich mit einer freien Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ganz egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin ist Sonja. Und Sonja ist wie alt? 35. 35. Guten Morgen, Sonja. Hallo. Oh, du bist aber traurig, oder? Mhm. Was ist passiert, Sonja? Heiko hat uns heute einen Abschiedsbrief geschrieben. Heiko? Mhm. Wer ist Heiko? Mein Freund. Ein Abschiedsbrief? Mhm. Wir hatten in letzter Zeit viele Streitigkeiten. Mhm. Wir haben Zwillinge abgetrieben. Bitte? Wir haben Zwillinge abgetrieben. Er wollte es nicht. Es war einfach für die Situation das Beste. Mhm. Wann habt ihr oder wann hast du die Abtreibung Vor 3 Wochen. Ich habe ihn dann irgendwann nur noch attackiert mit Vorwürfen, mit Dingen, die überhaupt nicht zu ihm passen. Er ist ein so herzlicher Mensch. Er hat so viel an Gefühl mit reingebracht in den ganzen Geschichten. Er hat mich immer wieder versucht aufzufangen, egal wie dreckig ich ihn beschimpft habe. Ich bin teilweise sehr ausfallend geworden. Ich muss erst noch ein paar Sachen fragen, damit wir das alles verstehen. Wie lange seid ihr zusammen? Wir hatten vorher eine Affäre gehabt. Ja. Im September fing das Ganze an, es ging hin und her. Ja. Im Januar ist es dann festbar geworden. Oder fest geworden. Ach, jetzt in diesem Januar erst? Mhm. Ja. Er wollte die Zwillinge nicht. Nein. Du hättest sie gerne gewollt. Ich hätte sie gewollt. Mhm. Jetzt, bevor wir das gleich noch vertiefen, er hat einen Abschiedsbrief geschrieben. In dem er reingeschrieben hat, dass er mich wirklich von Herzen liebt, aber gemerkt hat, dass ich nicht glücklich an meiner Seite werde. Das ist aber Abschiedsbrief heißt hoffentlich nicht, dass er sich was antun will. Nein, er möchte eine Europareise machen und ich soll mir keine Sorgen machen. Ich soll mit meinem Ex-Freund zusammenkommen. Er kann mich nicht glücklich machen, was absolut nicht stimmt. Ich war wirklich eigentlich endlos glücklich. Das ist ein Trauma von ihm. Er will eine Reise machen, sagst du. Was steht denn da weiter? Steht er da irgendwas möchte sich selber finden. Er wünscht sich, dass wir irgendwann als Freunde zusammenkommen, dass ich mit meinem Ex-Mann mich wieder treffen soll, mit ihm nach Centerparks fahren soll. Also im Klartext heißt das, er will mit dir nicht mehr zusammen sein? Anscheinend, obwohl er andererseits schreibt, ich liebe dich trotzdem über alles. Ja. Aber das klingt so, als würde er zumindest jetzt mal erstmal einen Cut machen wollen. Mhm. Nochmal zu den Zwillingen. Warum wollte er die Kinder nicht? Weil er sich dafür einfach noch nicht reif fühlte. Er wollte keine eigenen Kinder, weil er Angst hatte, dass die erbliche Krankheiten bekommen, weil seine Mutter hat schwere Krankheiten, die vererbbar sind. Sein Vater war sehr schwer krank. Er ist vor 2 Jahren gestorben. Wie alt ist er? 26. 26, ja. Mhm. Sind das denn Krankheiten, habt ihr euch denn beraten lassen, die auch vererbbar sind? Ja, das sind Erbkrankheiten. Wie war das denn für dich, dass du dann diese Abtreibung hast vornehmen lassen müssen? Schlimm. Das heißt, du bist jetzt in doppelter Weise traurig, einmal wegen der Abtreibung ich und einmal weil... Ich habe getan. Ganz eindeutig, wenn nach deinem Herzen hättest du sie bekommen. Ja. auch auf die Gefahr hin, dass Sie vielleicht erkranken. Ja. War das eine längere Diskussion? Ja. Ich habe es eigentlich nur noch in letzter Sekunde für ihn gemacht. Einfach, weil ich ihn damit irgendwo... Er hat gesagt, du wirst sehen, ich werde immer zu dir stehen. Du bist wirklich die Frau für mein Leben. Ja. Aber bist du nicht... bei aller Traurigkeit, dass er jetzt weg ist, nicht auch irgendwo sauer auf dich, dass er dich da so unter Druck gesetzt hat? Nein. Nein? Ich bin so enttäuscht von mir, dass ich ihm solche Dinge vorgeworfen habe. Ich habe mir was genau hast du ihm denn vorgeworfen? Dass er was mit anderen Frauen hat, dass er mich belügt, dass er alles nur vortäuscht, dass seine Liebe nicht echt ist. Wie kamst du auf die Idee, dass er mit anderen Frauen was hat? Ich habe Kondome in seiner Tasche gefunden, die er aber da schon seit langem drin hatte. Das hätte ich eigentlich wissen müssen, weil ich kenne ihn wirklich schon lange und er ist ein ganz, ganz treuer, ehrlicher, liebenswerter Mensch. Er hat mich auf Händen getragen, er hat alles versucht. Und ich habe ihn eigentlich immer wieder gepeitscht und gehe weg. Und ist dieser Streit denn entstanden durch dieses Finden der Kondome? Eigentlich, weil ich mit mir selber so unglücklich war, dass ich kam mit der Situation so schlecht zurecht. Ich habe einfach aufgehört, auch mit ihm zu reden, wie ich mich fühle. Und alles hat aber immer gefragt, wie geht's dir? Er hat einen Kaffee ins Bett gebracht, er hat mich im Arm genommen, er hat mich gestreichelt, er hat mich versucht zu küssen. Ich habe ihn immer wieder irgendwie mit meinen Worten versucht wegzupeitschen. Aber Sonja, das ist ja vielleicht auch alles ganz selbstverständlich oder nachvollziehbar. Du hast etwas getan, was dir ganz zuwider war. Du hast eine Abtreibung von Zwillingen vorgenommen. So. Und du hast es getan für ihn. Kein Wunder, weil du es eigentlich nicht tun wolltest, dass du irgendwie einen Zorn auf ihn hattest und dass sich das so Luft gemacht hat in der Art und Weise, wie du gerade beschrieben hast. Finde ich nachvollziehbar. Du hast da nicht mehr vernünftig gehandelt. Ich habe nur noch böse Sachen gesagt. Das hat er nicht verdient. Er ist wirklich, das ist ein... Ja, aber er eigentlich hat es, alles, ja, was ja, man ja, sich Moment, Moment, Moment, Moment, Moment. Er hat es aber auch... Aber Moment, Moment, Moment. Er hat es nicht, glorifizier ihn mal nicht so. Ich meine, er hat dich zu einer Abtreibung gedrängt. Was hat er zu dir gesagt? Was würde passieren? Er hätte sich umgebracht, wenn ich die Kinder gekriegt hätte. Ja, hör mal. Und da, über den heulst du noch? Ja. Der hat zu dir gesagt, er würde sich umbringen, wenn du die Kinder bekommen würdest. Er will keine Kinder. Er kann damit nicht leben. Was ist das denn für ein Typ? Komm, jetzt hör mal auf zu heulen. Was ist das denn für ein Typ? Was darf man denn einer Frau so eine Erpressung zumuten? Ich möchte gern, dass du den auch etwas kritischer siehst, Sonja. Also nochmal, der hat gesagt, er würde sich umbringen, wenn du die Kinder bekommen würdest. Ich meine, schlimmer geht's ja kaum. Was hat er noch gesagt? Er hat aufgehört zu essen. Er hat gesagt, er hat keine Lebensqualität. Er sieht keine Zukunft. Er kann damit einfach nicht leben. Er ist nicht mehr er selbst. Und ich habe gesehen, wie er darunter gelitten hat. Ich habe dann einfach gesagt, ich möchte, dass er glücklich ist. Hat der denn auch gesehen, wie du leidest? Moment mal, hallo. Hat der auch gesehen, wie du leidest? Ja, er war immer da. Er hat mich. Ja, aber er scheint sich nicht großartig darum gekümmert zu haben. Und jetzt haut er ab. Mensch, Sonja, ich wünsche mir so sehr, dass du den ein bisschen klarer siehst. Du magst ihn lieben, ja. Aber es er ist auch. Sagt aber auch, er liebt mich von ganzem Herzen. Ja, aber wenn man jemanden von ganzem Herzen liebt, dann sagt man nicht, ich bring mich um, wenn du ein Kind kriegst. Niemals. Niemals sagt man das. Dann findet man gemeinsam einen Weg. Irgendeinen Weg. Aber man sagt nicht sowas. Er hat sein Handy ausgestellt, er hat alles. Ich habe ihn versucht zu schreiben. Seine Mama hat ihn heute überall versucht zu suchen. Er ist einfach weg. Das Handy ist ausgestellt. Der hat dir einen Brief geschrieben. Das heißt, auch wenn du das jetzt nicht hören willst, der will im Moment mit dir nichts zu tun haben. Das musst du jetzt akzeptieren. So, und du, jetzt werden wir uns erstmal richtig ausführlich um dich kümmern gleich. Darüber hinaus musst du auch in den nächsten Tagen, das wird der Jürgen dir auch noch gleich sagen, musst du dir auch noch Hilfe holen, damit du nicht auf dumme Gedanken kommst. Hast du schon irgendwelche seltsamen Gedanken gedacht? Das ist so unglaublich. Also ich habe wirklich gedacht, wir wollen zusammen ein Leben aufbauen. Er hat mir auch heute Morgen noch gesagt, du bist wirklich die Frau von meinem Leben. Sonja, dieser Mann hat dich erpresst. Dieser Mann hat gesagt, ich bringe mich um, wenn du unsere Kinder bekommst. Am liebsten, wenn du mir jetzt gegenüber sitzen würdest, würde ich dich rütteln und schütteln, damit du das mal kapierst, was da auch vorgefallen ist. Ich habe den Eindruck, dass du das komplett wegschiebst und nur deine Sehnsucht nach ihm siehst. Stimmt das? Ich habe uns wirklich eine Zukunft gewünscht. Ich habe gedacht, wir hätten eine Zukunft, weil er es einfach auch von sich her so glaubhaft vermittelt hat. Sonja, aber wahrscheinlich wird das nichts werden. So, jetzt bitte ich Folgendes. Ich bitte dich aufzulegen. Und dann wirst du von einem anderen Jürgen zurückgerufen, das ist mein Psychologe heute Nacht. Der kümmert sich zunächst um dich und der wird dir auch noch Dinge an die Hand geben, was du heute Nacht und auch morgen machen sollst. Ich sitze einfach mit so einem Teddy hier. Genau. Ich habe nur die ganz große Bitte an dich, Sonja. Du trägst Verantwortung für dein Leben. Ich habe ihm immer gesagt, er ist mir wichtiger als mein Leben. So, aber du kommst jetzt nicht auf die schlimme Idee, dir das Leben zu nehmen. Ich bin bei seiner Mama. Du bist bei deiner Mama. Das ist bei seiner Mama. Bei seiner Mama. Ist die Mama auch da? Ja, aber sie hat sich schlafen gelegt, sie hat Tabletten genommen, sie konnte nicht mehr. Okay. Aber du bist jetzt in Obhut da in der Wohnung von der Frau. Ja. Gut, Sonja. Dennoch bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich jetzt gleich zurück, okay? Mhm. Und wenn das auch im Moment alles ganz schlimm ist, versuche mal diese eine Seite auch zu sehen von ihm, was er mit dir gemacht hat. Er hat wirklich nie schlecht gemeint, er hat immer nur mein Bestes gewollt. Ich glaube, du bist nicht erreichbar im Moment. Ich glaube, der könnte die schlimmsten Dinge sagen. Du fändest das immer noch gut. Das hat er aber nicht. Doch, der hat aber etwas ganz Schlimmes gesagt. Mein Gott, du bist eine Frau von 35 Jahren. Du bist keine 17 oder 15. Der hat zu dir gesagt, ich sag das jetzt nochmal, sondern der hat zu dir gesagt, ich bringe mich um, wenn du unsere Kinder kriegst. Das ist ganz schlimm und ganz heftig. So, alles Weitere im Hintergrund, Sonja. Du versprichst mir aufzulegen und du versprichst mir dann auch wieder ins Telefon zu gehen. Ja, ne? Mach ich. Super. Dann wünsche ich dir viel, viel, viel Kraft und Durchhaltevermögen und wir werden das gleich schon hinkriegen, dich da noch gut zu leiten für heute Nacht. Okay? Alles Liebe und alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss, Sonja. Oh weia. Da sieht man, was Liebeskummer mit Menschen machen kann. Man ist nicht mehr man selbst. Man ist nicht mehr man selbst. Das ist unfassbar. So, hier ist Daniela. Daniela ist 46. Guten Morgen, Daniela. Hallo, Domian. Hallo, Daniela. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Das Gewicht und Alkohol. Alkohol? Ja, ich trinke am Tag eine halbe Flasche Wodka mit Kirsch. Und das Problem ist, weil ich wahrscheinlich keine Arbeit kriege seit 2008. Habe ich keine Arbeit mehr. Und dann geht's immer weiter und weiter und weiter. Und so Arzt zu mir, wenn ich so weitermache, dann entweder gehe ich mit Demenz oder was weiß ich. Ich keine Ahnung. Wie lange geht das denn schon so mit dem Alkohol? Wie lange trinkst du so viel? Seit 2008, weil ich meine Arbeit verloren habe, weil ich praktisch welche meine Gesundheit. Ich habe offene Beine gehabt und musste ich umschulen und habe ich jetzt nichts gekriegt. Eine halbe Flasche Wodka am Tag. Ja, abends. Und was ist das mit Kirsch, was du gerade meintest? Ja, halt mit Kirschsaft. Ach so, mit Kirschsaft. Und du trinkst... Ich verstehe die Welt nicht, weil also alles auf mich einbricht und... Und du trinkst ausschließlich abends? Nein, ich trinke nur abends. Ich mache sogar meinen Sport, ich gehe ins Fitnessstudio, ich gehe joggen, ich gehe wogen, ich mache alles. Und mir sieht man das auch nicht an. Was kann er? Halt nur mein beste Freund, mein Kumpel. Was nicht sogar nicht mal mein Freund. Ach, du bist in einer Beziehung? Ja, ich bin mit meinem Freund Theo zusammen. Wie lange bist du mit ihm zusammen? 10 Jahre. Das heißt, ihr wohnt zusammen? Nee, wohnt getrennt. Also wir wohnen getrennt. Und er kriegt das nicht mit, wenn du, trinkst du denn auch, wenn er bei dir ist oder wenn du bei ihm bist? Nee, wenn er von mir ist, trinke ich nichts. Ach, dann geht das. Nee, und das merkt er nicht. Was merkt er nicht? Also du trinkst da nichts, wenn er da ist? Ja, halt meine Weizen, 2 Stück. Ja. Und? Aber er weiß das nicht, dass ich einen Schnaps trinke, das weiß er nicht. Aber du trinkst ja keinen Schnaps, wenn er da ist. Nee, das mache ich immer nachts. Wenn er weg ist. Wenn er weg ist oder wenn er schläft. Ja. Oder schläft er nicht bei dir? Nee, der hat ja seine eigene Wohnung und wir treffen uns dann immer praktisch, er trifft sich von mir und dann geht ihr heim und ich bin halt so und dann merkt er das nicht. Ach so, ihr übernachtet niemals gegenseitig einer in der Wohnung oder in der anderen Wohnung? Ja, er hat seine eigene Wohnung. Ja, das habe ich schon verstanden, aber es kann ja sein, dass du ihn mal besuchst und dann bei ihm schläfst und umgekehrt. Nee, aber er hat das nie mitgekriegt. Bitte? Er hat das nie mitbekommen. Ja. Also, im Klartext, er weiß definitiv nicht Bescheid. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt machen soll. Weil der Arzt hat zu mir gesagt, wenn ich so weitermache, und er hat gesagt, entweder kriege ich Leberzirrhose oder ich kriege Demenz. Mhm. Hast du dem Arzt richtig offen alles gesagt? Wie viel? Ich habe ihm alles gesagt und hat ihr gesagt, wenn ich so weitermache, dann dauert es nicht mehr lang, aber mir ist die Zeit keiner an, weil ich halt meinen Sport mache und es liegt wahrscheinlich schon wieder der Arbeit und es war halt jetzt zu viele Probleme, weil mein Vater ist am 2014 also gestorben, an Sekundentod, am 5. Januar. Mhm. Und ich habe das nie verkraftet, nie. Mhm. Aber du hast vorher auch schon getrunken. Ja, das war ja schon vorher. Im 2000, mit meinem Vater war das nicht das Problem. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist sehr traurig, aber ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich nicht die Ursache, natürlich nicht, weil das schon viel länger geht. Nee, weil das halt das Problem ist, weil ich keine Arbeit kriege. Dann hast du mal, ich bin in einer engeren Auswahl, sie haben ein großes Interesse und dann kommen die Absage an noch der anderen und dann haut es mich runter und dann trinke ich halt noch mehr. Du bist jetzt auch, hast du heute Abend auch schon getrunken, ne? Ja, halbes Flaschen Wodka. Ja, ich merke, die Zunge ist ein bisschen locker. Ich merk's schon. Es macht ja nichts, oder? Nee, es geht schon. Ich unterbreche dich, wenn es zu viel wird. Das heißt, die Arbeitslosigkeit ist der Ausschlagpunkt. Definitiv das und kontinuierlich von 2008 bist du arbeitslos. Ja. Wegen meiner Krankheit. Mhm. Und dann habe ich umgeschult und dann habe ich alles gemacht und dann haben sie gesagt, ja, ich bin in einer engeren Auswahl, ich soll noch etwas Geduld haben, eine Absage nach der anderen. Ja, ich verstehe natürlich, dass das frustrierend ist und dass einen das auch sehr, sehr, sehr runterziehen kann. Vor allen Dingen, wenn man arbeiten will und Lust dran hat. Ja, ich will ja arbeiten. Und leider haben gesagt, es war ja nicht weiter, das war ja nur praktisch meine Freundin und mein bester Kumpel, das war ja nicht mein eigener Freund. Ja, das wissen wir mittlerweile. Zu was hast du umgeschult? Ich habe Betreuungsassistentin umgeschult im Altenheim. Betreuungsassistentin? Ich suche nur ehrenamtlich. Bitte? Ich suche nur ehrenamtlich. Ja, aber du könntest irgendwann da auch richtig arbeiten, wenn... Ja, ich habe mich beworben und dann habe ich ein paar Absagen schon wieder gekriegt und die anderen haben so gesagt, ich suche nur ehrenamtlich. Mit Ehrenamtlichen verdient man nichts. Nee, aber es ist ein Einstieg vielleicht. Und? Ja, aber ich habe keine Chance. Ja. Oder nur Kassiererin oder was weiß ich. Okay, aber darüber müssen wir jetzt erst gar nicht reden. Weißt du, über was wir reden müssen? Wir müssen darüber reden, dass du Alkoholikerin bist. Und ja, aber mir sieht man keine Ahnung. Es war nur praktisch mein bester Kumpel und mein Freund. Und dein Freund weiß es nicht, ja. Der Arzt hat ja nun klare Worte gebraucht. Er hat zu mir gesagt, wenn ich so weitermache, dann habe ich nicht länger. Also hat er schon länger gesagt. Naja, aber was machen diese Worte mit dir? Ja, ich meine, wenn ich eine Entgiftung mache, was bringt das? Das bringt zum Beispiel, dass du vom Alkohol weg bist. Ja, das bringt dann gar nichts mehr, weil die Probleme wieder kommen, wenn ich daheim bin. Ja, und du meinst, dass du die Probleme lösen kannst mit dem Alkohol? Ja, er hat zu mir gesagt, ich tue mich schönreden. Da habe ich gesagt, ich will Arbeit. Und dann hat er gesagt, ich tue mich schönreden. Da habe ich gesagt, ich beweise es ihnen. Wenn ich jetzt Arbeit kriegen werde, dann wird alles besser. Und dann hat er gesagt, ich tue mich schönreden. Und bis jetzt ist nicht passiert, dass ich Arbeit bekomme. Ja, ich glaube, da machst du es dir sehr einfach. Du sagst, erst wenn ich Arbeit kriege, gehe ich aus dem Alkohol raus. Ich will arbeiten und das schaffe ich es wieder. Ja, aber ich sag dir, du musst es andersrum machen. Es geht jetzt erstmal darum, dass du stabil und gesundheitlich wieder auf die Beine kommst. Du musst von dem Alkohol weg. In der Hoffnung, dass dann eine Arbeit kommt. Das hängt ja gar nicht miteinander zusammen. Die Gefahr besteht, wenn du jetzt eine Arbeit bekämst, dass du weiterhin Alkohol trinkst und die Arbeit bald wieder verlieren würdest. Also, da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Du musst in eine Klinik. Du musst in einen Entzug. Ja, das hat mein bester Kumpel auch gesagt. Der hat es auch geschafft. Und ist alles gut. Und dann habe ich gesagt, nee, das schaffe ich nicht. Warum nicht? Versuch's doch mal. Weil wenn ich wieder daheim komme, dann geht dasselbe wieder voll vorne. Ja, dann versuch's doch mal. Wie oft hast du es denn schon versucht? Ich habe es noch nicht versucht. Ja, also was reden wir? Also wenn du dich kaputt saufen willst, Daniela, ich sag's jetzt mal wirklich plump, aber man muss es ja plump sagen, wenn du dich kaputt saufen willst, du bist eine Frau in einem guten Alter von 46, wenn du mit 50 wirklich in der Gosse liegen willst, dann sauf weiter. Nee, das will ich ja nicht. So, aber wenn du was verändern willst, dann nimm den Ratschlag von deinem Arzt an und tu was. Geh. Ja, und dann kommst du ja raus vom Arbeitsamt und alles, dann... Aber die Arschkarte gezogen. Es gibt überhaupt kein Ja-Aber. Wenn man im Alkohol drinsteckt, gibt es nur ein einziges Ziel. Ich will da raus. Alles andere lässt sich regeln. Ich will es reich raus. Bitte? Ich will es reich raus. Du wirst raus. Ja, aber ich schaff's nicht. Weil wenn es dann wieder umgeht und ich hab's geschafft. Daniela, wir reden im Kreis. Du hast es noch kein einziges Mal versucht. Versuch's doch erstmal. Wenn es ein paar Mal nicht geklappt hast, dann kannst du mir das erwidern. Aber du bist zu träge. Du bist doch feige. Nee, ich bin wahrscheinlich träge oder feige. Du bist zu bequem. Ich, weiß ich nicht. Ja, klar. Mein Gott, was habe ich hier schon mit Alkoholikern gesprochen? Die durch Höllen gegangen sind. Und die haben es geschafft. Ja, aber ich klinge ja normal jetzt, oder? Du klingst auch nicht normal. Es ist auch völlig egal, ob du normal klingst. Es ist nicht normal, was du jeden Abend machst. Und es geht um dein Leben und deine Gesundheit. Und das tut mir leid, dass du dich kaputt machst. Ich habe es jetzt zweimal probiert, aber aus nichts zu trinken habe ich geschafft, aber ich konnte schlafen, nichts. Dann habe ich zu meinem Arzt gesagt, er soll mir Schlaftabletten geben, oder gesagt, das kann er auch nicht, weil er es unterstützt nicht, weil dann bin ich ja abhängig. Ja, völlig richtig. Sonst kommst du von eine Sucht in die andere. Oder mehrere Süchte hast du. Nein. Ja, zwei Tage habe ich es geschafft ohne Alkohol, aber ich konnte nichts schlafen. Es gibt nur eine einzige Frage. Bist du bereit, in eine Klinik zu gehen? Das weiß ich nicht. So, die Frage musst du klären. Ich finde es schlimm, wenn du sagst, ich weiß es nicht. Ich möchte so gerne von dir hören, ja, ich habe Angst davor, aber ich will es. Ja, ich will es, aber ich weiß nicht, ob es wie es weiter geht. Nee, weiß ich auch nicht. Weiß keiner. Aber nur so kann man es schaffen, indem man den Versuch unternimmt. Das hat mein bester Kumpel Axel, du musst es machen. Und er hat es auch geschafft. Und das weil er einen Hirnschlag gehabt hat. Er hat damals halt immer Rotwein getrunken, früh am Morgen, und dann hat er einen Hirnschlag gekriegt und er hat es auch geschafft und hat gesagt, und du schaffst es auch. Was willst du noch hören? Ja, jeder gibt mal gute Tipps. Es gibt nur einen guten Tipp, nämlich in die Klinik zu gehen. Das ist der einzig richtige Tipp für dich. Alles andere ist Quatsch. Aber das heißt nicht, dass ich mich schön rede. Ich schätze mal, wenn ich jetzt der Arbeit klinge, dann wäre das nicht der Fall, oder? Ich habe dich nicht verstanden. Wenn ich jetzt eine Arbeit bekomme, dann schaffe ich es. Aber ich schaffe es nicht, dass ich eine Arbeit bekomme. Ja, ich weiß nicht, ob du und wann die Arbeit bekommst und ob du es dann schaffen wirst oder nicht schaffen wirst. Das ist alles Unsinn, solche Gedanken. Es geht um die Frage oder um das Problem, dass du aus dem Alkohol rauskommst. Wenn du erstmal bei klar bei Sinnen bist, stellt sich die Welt auch ganz anders dar. Also normal, früh, Mittag, Nachmittag trinke ich gar nichts, es geht halt erst abends also. Ja, macht's ja nicht besser. Weißt du, dass wir jetzt im Kreis reden, wenn wir jetzt noch weiterreden würden? Entschuldigung. Nein! Nein, ich will das gar nicht kritisieren. Ich halte es nur mal so fest. Es ist alles gesagt. Wenn, dann musst du handeln. Also ich muss einen Schritt machen. Du musst den Schritt machen. Einen Schritt nach vorwärts? Nur du, ja. Du hast einen Arzt, der kann dir sagen, ja, wie. Ja, hat mir das ja gesagt. Ja, genau. Der kann dir auch sagen, wo die Klinik ist und wie man das macht. Dennoch gebe ich dir jetzt auch nochmal meinen Psychologen, der dir auch nochmal vielleicht ein paar Adressen an die Hand geben kann. Aber ja, dann das musst, können wir ja drüber reden, aber es bleibt anonym. Absolut, ganz anonym. Aber du musst handeln, Daniel. Ja, ich muss einen Weg machen. Du musst den Weg machen, das kann dir keiner abnehmen. Nee, das hat jeder mal gesagt, aber ich wollte halt einen Rat, weil ich hatte die Sendung schon ewig lang. Mhm. Aber der Rat, den habe ich jetzt gesagt. Du bist der Beste, Domian. So, und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir vielleicht so um die Weihnachtszeit nochmal telefonieren könnten und du mir dann was Tolles erzählen könntest. Das wäre schön, ne? Das wäre sehr schön. Ich würde mich sehr freuen. Also es ist schön, dass es dich gibt. Dankeschön. Und ich habe die Sendung schon ewig gehört, also mindestens 12 Jahre. Daniela, jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Also soll ich auflegen? Du legst auf und wartest auf unseren Anruf, ja. Also danke, Domian. Viel Glück und schaffe es. Alles Gute. Ich schaff's. Ciao. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben. Es gab gewisse Vorkommnisse, die uns dazu, oder die mich jetzt dazu bewogen haben, eine Stellungnahme abzugeben. Und diese Stellungnahme, die werden wir uns jetzt mal ansehen und anhören. Jürgen Domian bezieht Stellung. Werter Jan Böhmermann, im Neo-Magazin Royal TS vom 12.03.2015 stellten Sie es so dar, als würde ich gerne kleine süße Ponys schlagen und als sei dies der Grund für das Ende meiner Sendung im Jahre 2016. Hierzu möchte ich Folgendes klarstellen. Sie haben mich komplett missverstanden. Ponys ins Gesicht schlagen ist eine unter Friseuren bekannte Frisiertechnik, bei der man einen Pony mit einem gekonnten Wischer peppig auffrischen kann. Und das Ganze sieht dann so aus. Im Übrigen bin ich Gründer der Pferdevermietung Pony and Share und nehme nächste Woche den Band 8 Song My Pony is Over the Ocean auf, gemeinsam mit Fury and the Slaughterhouse und dem Via Symphonieorchester. Sehr geehrter Herr Böhmermann, als Zeichen der Menschlichkeit und meiner Wertschätzung schlage ich Folgendes vor. Ich durfte neulich Gast in Ihrer Sendung sein und jetzt lade ich Sie als Gast in meine Sendung ein. Und wie Sie wissen, haben wir hier ein wenig mehr Zeit, uns zu unterhalten. Und gerne können Sie danach auch noch ein ausführliches Gespräch mit meinem Psychologen führen. Herzlichst, Ihr Jürgen Domian. Jetzt brauchte ich noch ein Mikro. Ja, soweit unsere Stellungnahme. Werter Kollege Böhmermann. 1.27 Uhr haben wir und hier ist die Dagmar und Dagmar ist 27. Guten Morgen, Dagmar. Hallo, Domian. Hallo, Dagmar. Und was geht's bei dir? Ich rufe nochmal an zu dem Thema von letzter Woche. Das ist das Thema... Ungewöhnliche Liebe. Genau das. Ja. Oh, ich bin noch ein bisschen nervös. Ja, das macht nichts, wir kriegen es schon hin. Okay. Bei mir war das nämlich so, von 2007 oder 2008 an führte ich eine extreme Fernbeziehung. Eine extreme Fernbeziehung? Lass mich raten. Würde ich so mal nennen, ja. Lass mich raten. Extreme Fernbeziehung heißt mit Sicherheit nicht von Deutschland nach Mallorca. Nein. Ich glaube auch nicht von Deutschland nach New York. Nee. Ganz was anderes. Ich löse auf. Ja, löst du auf. Mit einem Japaner. Ja, ich war gerade in Asien schon den Gedanken. Ja. Ich dachte jetzt China oder Japan hatte ich im Kopf. Mhm. Mit einem Japaner. In der Tat. Wie lange? Das war von 2007 oder 8. Ich meine 2007 war das. Da fing das an und dann bis 2012. Ach, so lange? Ja. Wie oft habt ihr euch gesehen in den Jahren? Wenn ich Skype ausschließe, also per Webcam, dann körperlich einmal. Einmal? Also einmal für drei Monate. Einmal für drei Monate? Ja. Warst du in Japan? Genau. Das ist ja krass. Ja. Aber wie hält man... Und du warst wirklich verliebt in diesen Mann? Ja, definitiv. Wie hält man das aus, wenn man 5 Jahre zusammen ist und in den 5 Jahren sich nur 3 Monate gesehen hat? Ich würde sagen, das liegt an regelmäßiger Kommunikation. Ja. Die Entfernung selbst war nie wirklich das Problem für mich. Es war einfach, ich hatte wirklich immer das Gefühl, er ist immer für mich da und man kann wirklich immer mit ihm reden. Er hatte ohnehin einen etwas anderen, sagen wir mal, Tagesablauf. Ja. Man bedenke ja die Zeitverschiebung. Genau das. Und er war sowieso ein ziemlicher Nachtmensch. Ein Machtmensch? Nachtmensch. Ah, ja. Genau. Okay. und für den war das in dem Sinne nicht so schwierig. Also das hing auch mit seinem Beruf teilweise zusammen. Er war nämlich Zauberkünstler. Das kommt nochmal dazu. Aber trotzdem, Dagmar, man versteht sich, man skypt, man schreibt und weiß ich was alles. Aber man will ja auch mal den anderen anfassen, man will Sex haben, man will kuscheln, man will mal mit der Person irgendwie mal was unternehmen. All das konntest du nicht. Nee, das war ja auch klar. Das wollte ich dann ja auch immer. Und ich wollte auch gerne mal, dass er mal hierher kommt. Aber das hat sich dann auch immer schwierig gestaltet. Aber warum? Sagen wir mal so, trotz der Tatsache, dass er als Zauberkünstler relativ viel Geld verdient hat, oh Gott, ich zitter gerade ein bisschen, war er ein relativ geiziger Mensch. Er war nie wirklich bereit, Geld auszugeben. Das ist aber nicht sympathisch. Nee. Der hätte doch für seine Dagmar alles ausgeben müssen, um hier hinzukommen. Tja. Wie waren denn... Naja, und das Ding war auch, dass er... zu der Zeit hatte ich auch ein bisschen Probleme mit meinem Elternhaus. Und der hat mir das ziemlich weitergeholfen. Mhm. Und dadurch hat er gesagt, nee du, dein Elternhaus gefällt mir nicht so wirklich. Ich möchte da nicht so wirklich erstmal hinkommen. Du warst ja noch relativ jung in der Zeit. Genau. Du hast dann noch bei den Eltern gewohnt. Genau. Wie alt warst du? 2007, Moment. Jetzt war ich 27. Ja, das kann ich auch gerade nicht rechnen. ich bin gerade so nervös. Ja, 22 oder sowas? Ja, Anfang 20. Ja. Die 3 Monate, die du dann mal in Japan warst, wie war denn das dann, wenn man dann real den Menschen vor sich hat? Also klar, erstmal ganz, ganz toll. Und man hat sich natürlich auch immer super verstanden, aber mit der Zeit habe ich erstmal festgestellt, auf Dauer dort leben möchte ich auf gar keinen Fall. Warum? Sagen wir so, ich mag die Menschen und alles, aber er selber, er war ein sehr exzentrischer Mensch, würde ich mal behaupten. Mhm. Was auch mit seinem Beruf zusammenhängt und zum Beispiel hat er mir nie sein wahres Alter, geschweige denn seinen richtigen Namen verraten. Weil er meint, das hängt mit seiner Privatsphäre als Zauberer zusammen. Ach du lieber Gott, das ist ja auch völlig albern. Was schätzt du denn, wie alt er war? Ich denke mal etwas älter als ich. Und er hat dir nicht sein wahres Alter gesagt, weil das zu seinem Künstlertum dazugehört? Genau. Wie albern. Ja, das habe ich auch immer gesagt. Und, also du könntest dir nicht vorstellen, hättest dir nicht vorstellen, mit ihm zusammen in Japan oder auch in Deutschland zu leben, mit ihm zusammen? Nachdem ich ihn genau kennengelernt habe, ehrlich gesagt, nein. Waren diese 3 Monate mitten in eurer Zeit? So ziemlich am Anfang eher noch. Ach so. Und trotzdem hat es dann... Das war nämlich 2009, war ich in Japan. Und trotzdem hat es dann so lange gehalten? Ja. Bevor wir zum Ende kommen, nochmal die Frage zum Anfang. Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Das war über eine Brieffreunde-Seite im Internet. Mhm. Da habe ich mir ein Profil erstellt. Mhm. Und dann kam eben irgendwann eine Nachricht von ihm. Und dann ging es los? Ja. Und wie ging es zu Ende? Es ging dann so zu Ende, dass ich... er hat mich ziemlich gedrängt mit der Zeit, wieder nach Japan zu kommen. Aber ich hatte dann gemerkt, was habe ich denn hier in Deutschland? Ich habe hier meine Freunde, ich habe hier meine Familie. Ich hätte so gerne mal eine eigene Wohnung. Ich hatte zu der Zeit keine Ausbildung, habe kein Studium. Ich hatte ja nur gejobbt, um zu ihm zu kommen. Ich hatte ganz normal einen 400-Euro-Job und habe mir dann das Geld zusammengespart und bin dann rübergefahren. Und da habe ich gesagt, oh, es gibt hier so ein Bildungswerk und über die könnte ich eine Ausbildung machen und das wäre ja total mein Wunsch. Und er hat dann mal gesagt, nee, aber du kannst doch gut zeichnen und du siehst gut aus, du könntest Model werden in Japan. Und ich dachte nur, nein, das möchte ich auf gar keinen Fall. Ja, und dann war Schluss, oder wie? So ziemlich. Also ich habe er hat immer ziemlich viel Stress geschoben deswegen und... da erinnere ich mich gerade auch an die erste Anruferin Sonja. Mhm. Weil auch er hat mir damit gedroht, sich das Leben zu nehmen, wenn ich ihn verlasse. Oh. Und das hat mich unheimlich unter Druck gesetzt. Mhm. Und deswegen habe ich lange Zeit nicht mit ihm Schluss machen können. Ich finde das so schlimm, wenn man das einem Partner sagt. Ja, absolut. Bei Sonja war es gerade noch was anderes. Da ging es ja um die Abtreibung. Oder um genau, das war bei mir zum Glück nie der Fall. Mhm. Aber auch jemanden unter Druck zu setzen, zu sagen, wenn du mich verlässt, bringe ich mich um. Das ist so schlimm. Ja. Man darf sich niemals auf sowas einlassen. Niemals. Nee, auf keinen Fall. Das habe ich mir dann auch irgendwann gesagt, weil ich dachte, du, jetzt ist Schluss. Ich muss auch immer an mich denken und nicht nur an ihn. Wie war das denn in all diesen Jahren? Bist du ihm treu gewesen? Ja. Ist er dir? Ja, das weißt du nicht. Das weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus. Ehrlich? Ja. Es ist so bizarr, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich weiß, das können die wenigsten. Deine Freundinnen und Bekannten und so haben wahrscheinlich alle den Kopf geschüttelt, was? Also vor allem meine Eltern. Meine Freundinnen hatten teilweise selbst mit ihm geschrieben und fanden ihn auch ganz toll. Mhm. Aber also ich finde, eine Freundin von mir, meine Beste, die schreibt immer noch manchmal mit ihm. Und aber ehrlich gesagt will ich gar nicht wissen, was sie mit ihm schreibt. Das ist mir ganz, ganz egal. Das heißt, euer Kontakt ist komplett abgebrochen? Komplett. Ich hab irgendwann den Schlussstrich gezogen und habe gesagt, du, so nicht. Könntest du dir so etwas Ungewöhnliches nochmal vorstellen? Nein. Ja, warum? Also ich habe jetzt eine glückliche Beziehung zu einem realen Menschen, der in deiner Stadt wohnt. Genau das. Beziehungsweise er ist jetzt in eine Stadt 2 Kilometer weg. Okay, das kann man noch ertragen, 2 Kilometer. Ja, er ist jedes Wochenende bei mir und das ist alles super. Weißt du, was ich auch so unsympathisch an ihm finde, an deinem Japaner? Erzähl mal. Ja, nee, ich finde es wirklich unsympathisch, wenn der durch seine Zauberei da gut Kohle verdient hat, dass er aus Geiz dich nicht besucht hat. Finde ich ganz, der hätte ja gar nicht bei deinen Eltern schlafen müssen, der hätte sich ja ein Hotel nehmen können. Ich habe ihm auch gesagt, du könntest ja in ein Hotel gehen. Ja, und, genau. Nee, wollte er doch nicht. Er hatte ja auch guten Kontakt zu einer Freundin von mir, bei der hätte er auch bleiben können, aber. Ja. Ja, dann kannst du es abbuchen in deiner Lebensbiografie unter sehr skurriler Erfahrung. Ja, genau das ist es nämlich. Und das wird nicht wieder vorkommen. Nein, es gab noch ganz viele unangenehme Vorfälle in Japan und da. Während du da warst? Ja. Was denn für Vorfälle? Also er ist jemand, der wird sehr schnell sauer wegen Kleinigkeiten. Mhm. Und ich bin an sich ein eher, ja, vielleicht merkst du es selber gleich, werde normalerweise ziemlich schnell nervös. Ja. Und das hat ihm eben gar nicht gepasst, weil er meinte immer zu mir, ja, wenn du so schnell nervös wirst, was passiert denn dann in einer lebensbedrohlichen Situation? Dann stirbst du und er hat mich dann immer sehr unter Druck gesetzt und das hat meine Nervosität in dem Moment noch gesteigert. Und das war eben alles schon am Anfang dieser Beziehung und trotzdem hast du es so lange durchgehalten. Ja, das eben aus Liebe dann. Ja, ja, ja. Wie habt ihr miteinander kommuniziert? Auf Englisch und teilweise ein bisschen auf Japanisch, weil ich lerne auch heute noch die japanische Sprache an der VHS, aber sehr eher möglich. Als Hobby. Ja, als Hobby, na gut. Ja. Ja, Dagmar, das ist wirklich eine ungewöhnliche Liebe. So, das habe ich so auch noch nicht gehört, dass jemand so etwas gemacht hat oder macht. Ja. Aber gut, dass du rausgekommen bist und wie gesagt, das ist eine Erfahrung. Ja, eben so sehe ich das auch. So muss man sehen. Also ich hab ein tolles Land entdeckt und das war es schon irgendwo wert. Wirst du denn vielleicht irgendwann nochmal dahin fahren? Mal, also nicht ihn besuchen, aber so als Touristin? Sehr gerne. Sehr gerne. Ja. Ja, Japan war ich auch noch nie. Es ist für mich auch ganz exotisch und ganz weit weg und gar nicht so vorstellbar. Ja, vor allem jetzt habe ich ja auch ein bisschen mehr Sprachkenntnis und jetzt könnte ich mich dort auch besser verständigen und das reizt mich definitiv. Und Tokio muss ja eine wahnsinnige Stadt sein. Warst du damals? Auf jeden Fall. Warst du damals? Da war ich ja auch. Er hat ja in der Nähe von Tokio gewohnt und da war ich mehrmals wöchentlich und das war schon herrlich. Na gut. Also wenn es denn irgendwann soweit ist, wünsche ich eine gute Reise nach Japan. Dankeschön, Domian. Tschüss, Dagmar. Alles Gute. Ja, dir auch. Ciao. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt unser Thema diese Woche. Das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt, darüber rede ich zum ersten Mal. Und ich möchte gerne mit Leuten reden. Ich möchte mit euch über etwas reden, was ihr noch nie jemandem erzählt habt. Noch nie in eurem ganzen Leben. Vielleicht wart ihr mal in ein Verbrechen verwickelt, entweder als Täter oder als Opfer. Oder habt einen ganz geheimen Fetisch. Oder vielleicht tragt ihr eine große Lebenslüge mit euch herum. Oder vielleicht schämt ihr euch ganz tief für irgendetwas. Oder habt eine Schuld, meint eine Schuld zu tragen. Und darüber habt ihr auch noch nicht gesprochen. Und vielleicht habt ihr irgendwann mal sehr viel Geld bekommen, geerbt oder gewonnen oder was auch immer. Und habt das auch ganz für euch geheim gehalten. Und vielleicht habt ihr Lust, mit mir darüber übermorgen zu reden. Also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema, darüber rede ich zum ersten Mal. Wenn ihr gerne mit mir über etwas, was euch sehr wichtig ist und was euer Leben vielleicht sehr bestimmt hat, wenn ihr darüber zum ersten Mal mit mir reden wollt, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung ab 0 Uhr an oder gerne dann auch während der Sendung. So, weiter geht es mit Haida, 19, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Haida. Weswegen rufst du an? Es geht darum, dass ich momentan auch akut zum Beispiel Probleme habe. Ich wohne selber in einer eigenen Wohnung seit einem Jahr und muss sagen, ich bin in die Situation eher reingeschmissen worden, als dass ich auch zu 100% diesem Wunsch gefolgt bin. Ich kann ja so ein bisschen erzählen, ich bin 2001, ja. Deine Eltern haben dich rausgeschmissen, oder was? Schöner wäre es gewesen. Also dazu direkt, ich bin seit 2001 in der Pflegefamilie gewesen, mit meinem leiblichen Bruder zusammen. Bin dort 2012 unter großem Stress ausgezogen. Eher, ja, man kann sagen, 40% rausgeworfen, 60% habe ich mich dort selber rausgeworfen, weil es ging um ganz alltägliche Themen. Fangen wir an, weil du kommst von der Schule früher nach Hause, statt, hey Schatz, wie war es in der Schule, kam dann, was machst du denn schon hier? Solche Sachen haben halt dazu geführt, dass ich dann 2012 da ausgezogen bin, bin durch verschiedene Ämter gelaufen, sprich Notunterkunft, die erste Jugendwohngruppe, dann die eigene Wohngruppe, die dann nur noch mit drei Menschen zusammen war und keiner 24 Stunden Betreuung, wieder in der Wohngruppe. Oje, da hast du aber schon einiges mitgemacht. Ja, und mein Problem ist letztendlich, keiner hat sich mir persönlich so als Mensch richtig angenommen. Niemandem war ich so auf gleicher Ebene, dass ich sagen konnte, pass mal auf, ich erzähle dir jetzt wirklich mal das, was mich bewegt. Und das, was ich jetzt heute frage, ist auch so ziemlich die Notbremse. Momentan ist es zum Beispiel so, ich gehe in einer Ausbildung als Elektroniker nach. Ja. Habe furchtbare Existenzängste, weil egal was ich dort mache, klar, ich bin in der Anfangsphase sehr oft zu spät gekommen. Ja, außer Frage. Habe das dann wiederum gebessert. In der Berufsschule läuft es dafür leider nicht so gut. Moment, wie lange bist du jetzt in dieser Ausbildung? Ich habe doch 2013 angefangen, bin deswegen da auch aus dem Rheinland in den Ruhrpott gezogen. Ja. Und es ist momentan, es ist tatsächlich zum Heulen. Also es ist so. Es klingt doch eigentlich ganz gut. Du hast jetzt eine eigene Wohnung. Das ist ja schon mal super. Das klingt auch tatsächlich gut. Und auch du fühlst dich in der Wohnung auch wohl? Ja, jetzt kommen wir zum Thema. Ich fühle mich eher nicht wohl. Ne? Ich habe, wie gesagt, Existenzängste. Ja, die Angst fängt da an. Schmeißt der Chef dich jetzt endlich mal raus? Oder gibt er dir jetzt mal ein klares Signal bis hier und nicht weiter oder nicht? Wie schmeißt der Chef dich jetzt endlich mal raus? Erwartest du das denn? Ist es denn so heikel, so angespannt, die Situation? Die Situation ist tatsächlich angespannt. Weil du nicht ordentlich arbeitest oder warum? Das ist es eben. Wenn ich im Betrieb bin, dann versuche ich meine Aufgaben immer gerecht zu werden. Nur das einzige Manko ist halt, wie gesagt, die Berufsschule, wo ich, die habe ich am Anfang vernachlässigt und die vernachlässige ich auch noch momentan. Die Berufsschule. Die Berufsschule, genau. Ja, so, das ging gerade unter, deswegen frage ich nochmal. Ja. Okay, aber wenn du das Problem aber so kennst, wieso setzt du dich dann nicht mehr auf deinen Hintern und lernst für die Berufsschule? Das ist eine gute Frage. Ja, das ist doch die wichtigste Frage überhaupt. Wenn du im Betrieb schon mal klarkommst, dann, ich meine, du hast ja jetzt schon eine Odyssee hinter dir. Du hast eine eigene Wohnung. Du hast mir noch nicht klar gesagt, ob du dich wohlfühlst in der Wohnung. Eher nicht, nein. Warum nicht? Keinenfalls. Warum nicht? Ich habe das Gefühl, aufgrund dessen mein leiblicher Vater ist 2007 verstorben. Meine richtige Mutter, die ist in der Türkei. Da habe ich gar keine Möglichkeit, die irgendwie zu erreichen. Das, was andere Familie haben, das habe ich so noch nicht richtig erfahren können. Ich habe keine Person, die ich anrufen kann und sagen kann, hey, okay, mal, das habe ich nicht verstanden. Mir ging es erstmal darum, ob du dich in dieser Wohnung wohlfühlst, als Wohnung. In der Wohnung als Wohnung? Nein, weil mir der Rückhalt fehlt. Mir fehlt tatsächlich der Rückhalt zu fragen, pass mal auf, okay, ich verstehe, es geht gar nicht um die Wohnung, es geht einfach darum, dass du dich auch einsam fühlst in der Wohnung. Eben. Ja. Okay, dann nochmal zurück zu gehen jetzt in den Betrieb. So praktisch klappt das da schon im Betrieb? Praktisch ist es meiner Meinung nach, läuft es da ziemlich gut. Gut, du kriegst auch Rückmeldungen, kriegst du schon mal Lob vom Chef? Nee, das eben nicht. Das nicht? Nee, es gibt eigentlich nur Kontakt mit dem Chef oder mit dem Vorgesetzten, wenn irgendwas schief läuft. Okay, aber es gibt nicht wirklich Stresssituationen oft während der Arbeit. Schreibe Stresssituationen. Stresssituationen ja, aber die sind dann eher so an den Job gebunden, als das an meine Person. Das ist eher tatsächlich. Was heißt an den Job gebunden, an deine Person? Läuft es relativ glatt während des Tages in der Firma oder hakt es schon? Also, wenn es rein um die Arbeit geht, läuft es relativ glatt. Wenn es dann aber allerdings darum geht, um mich als Heiler so in der Person, dann hakt es unheimlich. Was kritisieren die denn an dir? Ach, sie kritisieren, ich bin momentan auch auf der Suche nach einem Therapeuten. Ja, das heißt, man muss auch zwischendurch mal in der Mittagspause telefonieren. Das wird kritisiert. Mhm. Ja, es wird kritisiert, dass ich angeblich nicht ganz bei der Arbeit bin, obwohl ich den Job, den ich da mache, oder den Job, den ich jetzt momentan nachgehe, da ich liebe diesen Job. Ich möchte ihn auch auf keinen Fall. Die sagen, dass du nicht ganz bei der Arbeit bist. Wie kommen die auf die Idee? Ja, es geht um Präzision. Nee, Präzision nicht, aber so eher so. Bist du denn wirklich bei der Arbeit in Gedanken? Soll ich ganz ehrlich sein? Nein. Gedanklich bin ich teilweise ganz woanders. Ich bin gedanklich bei meiner Vergangenheit. Mhm, okay. Da fragen mich auch teilweise, du hast dort zum Beispiel Pflegefamilie, ja, mit meiner Pflegemama, die ich auch damals Mama genannt habe, da habe ich 10 Jahre lang gewohnt. Und du hast heute gar keinen Kontakt mehr zu der Pflegefamilie. Überhaupt nicht. Was war das Schlimmste, was dir da widerfahren ist? Zurückweisung. Zurückweisung, weil ich selber gesagt habe, dass ich aus der Familie raus möchte. Persönlich und auch so von dem, was andere Leute sagen, soll es mir dadurch besser gegangen sein. Mhm. Gab es Gewalt in der Familie? Auch. Auch? Ja. Und was heißt das? Das heißt, dass mein leiblicher Bruder, der war ja auch in der Familie, öfters wurde geklaut. Ja. Und wenn man sich dann nicht sicher war oder man hat es eigentlich generell gesagt, ach, das waren die beiden schon wieder, dann hat es zwischen Kochlöffeln bis hin zu Untertassen gesetzt. Das ist Moment, das heißt, du bist mit Kochlöffeln geschlagen worden? Ich bin ganz am Anfang, bis ich 12 war, wo ich dann auch gesagt habe, so pass mal auf, bis hier und nicht weiter, bin ich mit Kochlöffeln geschlagen worden. Ja. Mhm. Das ist also eine schlimme Zeit und da sind viele, viele Defizite, so emotional. Also da sind viele emotionale Löcher, die du sehr spürst und das ist auch echt schwer. Es gibt kein Gefühl der Geborgenheit. Und deshalb hakt das da bei der Arbeit auch, kann ich verstehen. Lass uns mal die Hose ganz runter. Wie geht's so mit Alkohol und Drogen? Alkohol nicht so schlimm, mit Drogen eher. Was denn? Jetzt nicht, dass ich exzessiv da dran bin, um halt zu versuchen, pünktlich zu der und der Stelle zu kommen, nämlich gelegentlich Speed. Oh. Gelegentlich bedeutet, dass man dann halt versucht, ne, 22 Uhr fängt das dann meist an, um 6 Uhr hört, beziehungsweise um 5 Uhr hört es dann auf, weil man dann aber auch schon auf dem Weg ist. Ich bin jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt nicht irgendwo auf dem Club habe. Langsam. Was fängt um 22 Uhr an? Eine Nachtschicht oder was? Bei mir ist das dann eine Nachtschicht erstmal, um mich wach zu halten bis zum nächsten Morgen, wo ich dann letztendlich dann unterwegs bin zur Arbeit. Wozu musst du dich nachts wach halten? Ich habe Angst, dass ich verschlafe. Und das rührt auch so ein bisschen von der Vergangenheit her. Du gehst unausgeschlafen und noch mit dem Zeug im Kopf, mehr oder weniger, gehst du zur Arbeit. Teilweise, ja. Boah, Alter, das ist krass. Du gehst gerade auf dünnem Eis, habe ich das Gefühl. Du hängst dich in der Berufsschule nicht rein. Du hast irgendwie ein Drogenproblem. Du bist sehr traurig vom Herzen her. Und das klappt mit der Arbeit nicht. Das mache ich mir richtig Sorgen um dich. Ich versuche auch hier in meiner Umgebung Hilfe zu finden, in Form eines Therapeuten. Mhm. Nur überall, wo ich mich versuche vorzustellen, heißt es entweder, okay, ich habe es auch bei 5 Fällen probiert. Mhm. Ja, nur es ist halt auch ziemlich schwer, dann darüber zu sprechen, generell auch über die Vergangenheit und auch über die Sachen, die, ich meine, warum komme ich nicht wirklich ins Bett? Man legt sich 22 Uhr ins Bett und hat dann jedes Mal diese Gedankengänge. Mhm. Ne? Damals, wo ich dann aus der Familie rausgegangen bin, da hatte ich auch noch Kontakt, ganz klar. Mhm. Ne, den habe ich vor 6 Monaten selber eingestellt, weil mir wurde an allem die Schuld gegeben. Ja, meine Pflegemama, die war nicht arbeiten, die hat sich dann voll darum gekümmert, angeblich, dass wir groß werden. Ja, super, Mama kann die Wohnung nicht halten, das ist deine Schuld. Ja, und ich bin ein Mensch. Also, das ist ein Riesenthema bei dir, wo du ganz viel reden musst mit jemandem und wo ganz viele Themen besprochen werden müssen. Ja. Dir ist ja völlig klar, dass ich dir jetzt nicht so in 2, 3 Sätzen irgendeinen Zauberspruch sagen kann und dann wird das Leben besser. Das weißt du. Das weiß ich. Ich hatte die Hoffnung, dass da irgendwie der ein oder andere Kontakt hergestellt werden kann. Ja, wir gucken jetzt gleich mal, was wir für dich tun können. Was ich dir jetzt so grundsätzlich sagen kann. Ich nehme das sehr, sehr ernst, was du sagst. Und ich ahne, in welchen Nöten du auch steckst. Du bist erst 19 Jahre alt und das ist alles sehr schwer zu meistern. Aber versuche, in der ganzen Sache dir vor Augen zu halten, dass du gerade die Grundlagen für dein Leben legst. Wenn du jetzt, wenn es jetzt nicht richtig funktioniert, wirst du es irgendwann mal übel ausbaden müssen. Und ich wünsche dir so sehr, dass du irgendwann ein gutes Leben führst und ein glückliches Leben. Also das heißt, das ich auch. Das heißt jetzt in allererster Linie finde ich so wichtig, dass du diese Ausbildung fertig machst, weil die Ausbildung ist die Tür zu einem besseren Leben. Wenn du die verkackst, die Ausbildung, du weißt, das muss ich ja gar nicht sagen. Ja, das Allerschlimmste momentan auch zum Beispiel, wir stehen vor der Zwischenprüfung. Mhm. Ja, und ich hab am Anfang des Schulblocks gesagt, boah Mann, Junge, du musst da jetzt voll das Zeug rein, sondern du musst jetzt gucken, dass du da musst jeden Unterrichtsstoff mitkriegen. Ja, super. Mhm. Viermal davon zu spät und zweimal davon gar nicht in die Berufsschule gegangen, zack, hast du wichtige Themen verpasst, die in der Zwischenprüfung drankommen. Du musst dich unglaublich am Riemen reißen. Darum bitte ich dich jetzt. Auch wenn es dir innerlich schwerfällt, du musst lernen, lernen, lernen. Das tust du nicht für irgendeinen blöden Lehrer in der Berufsschule, sondern das machst du nur für dich. Das ist eine Ego-Nummer, das machst du nur für dich. Ja. Du darfst das nicht jetzt vernachlässigen. Wenn es dir auch schwerfällt im Moment und wenn es dir auch schwer vom Herzen her zumute ist, lerne, lerne, lerne. Heider, jetzt werden wir dich gleich nochmal zurückrufen. Ich hoffe sehr, dass wir dir so ein bisschen noch unter die Arme greifen können. Aber, das fände ich super. Aber so ein bisschen liegt es auch an dir. Es liegt in deiner Macht. Das mit dem Lernen, das kannst du alleine schaffen. Auch wenn dich die Vergangenheit immer wieder einholt. Ich ahne, was du meinst. Kämpfe dagegen an und lerne. Das ist dein Fund, was du hinterher in der Hand hast, wenn du das gut hingekriegt hast. Ja? Dankeschön. So, mein Lieber. Jetzt leg mal bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Jo, ich lege auf. Dankeschön. Schönen Abend noch. Alles Gute. Tschüss. Um Gottes Willen, mach die Sendung weiter als 2016. Das wollte ich auch noch hinzufügen. Dankeschön, Heider. Tschüss. Ciao. Bis gleich. Ciao. 0800 220 50 50 unsere Nummer. Und hier ist Dirk. Dirk ist 42. Guten Morgen, Dirk. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Dirk. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir ist es die Drogensucht. Was nimmst du denn für Drogen? Ja, Heroin ist meine Hauptdroge. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, muss entschuldigen. Wie lange nimmst du denn schon Heroin? Ja, seit 22 Jahren. Ach du je, seit 22 Jahren? Ja, seit 22 Jahren, also davon habe ich die ersten 2 Jahre habe ich da geraucht und dann bin ich unter dem Kumpelkreis, so bin ich dann das erste Mal so ein bisschen an der Nadel gerochen, so ungefähr, und dann bin ich dran hängen geblieben. Jeden Tag? Jeden Tag. Wie viel Gramm jeden Tag? Ja, das fing klein an und hat sich irgendwann mal jetzt auf ein ganzes Gramm bis anderthalb Gramm gesteigert. Ne? Wie finanzierst du das? Ja, anfangs halt ein bisschen so am ersten das Geld, was kommt von den Ämtern. Mhm. Ja, und ansonsten auf der Straße über so eine Obdachlosenzeitung, die ich verkaufe. Mhm. Damit ein Teil. Und so machst du es heute auch noch? Ja, auch heute noch. Dazu kommt noch, wir sind obdachlos. Ich habe am 10.11. letzten Jahres geheiratet. Ja. Ja, mit einer Frau, die das gleiche Problem hat. Und für uns ist das beide halt ein Kampf tagtäglich. Halt. Und habe ich es gerade richtig verstanden? Ihr seid obdachlos auch? Wir sind obdachlos, ja. Ich bin momentan in der Wohnung von meiner Tochter. Mhm. Wie alt ist die Tochter? Die ist 21. Die weiß auch von dem ganzen Problem, was ich da habe. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass das bisschen Geld, was du da ranschaffst, gar nicht dazu ausreicht. Klaust du auch? Mal. Also man muss direkt dabei sagen, ich habe noch nie im Gefängnis gesessen. Mhm. Obwohl ich all die ganzen Jahre irgendwo kriminell bin, diesbezüglich, wenn man Drogen konsumiert, ist man auch kriminell, ist klar, war ich noch nie im Gefängnis. Also ich habe nie irgendeinem anderen Menschen Leid angetan, habe da Omas beklaut oder sonst was dergleichen. Hast du schon mal irgendwas geklaut? Ja, natürlich, ja. Was denn? Ja, manchmal habe ich dann Kaffee geklaut oder Alkohol und habe die dann in diversen Wirtschaften und Pubs oder so habe ich die dann verkaufen können, um dann einfach leben zu können halt. Ne? Wenn ich dann irgendwie auf Entzug bin oder so, dann geht ja gar nichts mehr und dann muss ich dann irgendwie vorbeugen. Nimmst du außer Heroin noch andere Drogen? Ja, Benzos, also Tabletten sind das, ne? Klar, kennst also du mich nicht. Beruhigungstabletten oder? Ja, so als Schlaftabletten. Ja, Schlaftabletten. Antidepressiva und ich sag mal irgendwo alles das, was down macht, irgendwie was mich von der Wirklichkeit irgendwo wegholt. Woher kriegst du diese Tabletten? Ja, die kriegst du so auf dem Schwarzmarkt, ne? Das heißt, du musst die dann bezahlen als quasi wie eine Droge. Die muss ich, Die muss ich bezahlen, ganz klar. Und du weißt gar nicht, was die dir da für einen Dreck verkaufen? Nicht immer. Genau, auch beim Heroin, da ist sowieso mehr Dreck drin als alles andere. Ich habe auch zig Selbstmordversuche schon hinter mir, weil ich das ganze Zinnober da überhaupt nicht mehr will. Es ist schon so lange jetzt. Ich wollte gerade sagen, das 22 Jahre ist ja eine enorm lange Zeit. Wie viel Mal hast du denn in diesen 22 Jahren den Versuch genommen, ein anderes Leben zu beginnen, davon wegzukommen? Ach so, Mann, ey, das kann ich Ihnen gar nicht sagen, wie oft das war. Wenn ich dir da eine Zahl sage, ich sage mal, ich war bestimmt schon 20 Mal in Substitution und wollte mich da ausschleichen lassen. Dann war ich in Therapie gewesen. Dann durch die Selbstmordversuche habe ich mich in eine geschlossene einweisen lassen. Also richtig geschlossen, in der Psychiatrie rein und so weiter. Es hat nicht zum Erfolg geführt. So warum führt es nicht zum Erfolg, Dirk? Du kennst dich am besten von allen Menschen. Ja, ich bin kaputt. Ich habe keinen Lebenswillen, gar nichts mehr. Ich kann nicht mehr lachen. Ich kann nicht richtig so. Aber du hast eine Frau, hast du mir gesagt, du hast eine Tochter. Ich habe eine Frau, die ich über alles liebe. Da habe ich also wirklich, das ist für mich mein persönlicher Jackpot. Das ist halt das Beste, was mir jemals in meinem Leben passiert ist. Aber die hängt auch an der Nadel. Die hängt auch an der Nadel, richtig. Mhm. Und du hast die Tochter. Ich habe die Tochter, die lebt natürlich nicht bei mir so. Ne? Wir haben jetzt so Kontakt. Du bist gerade zu Gast bei ihr, ne? Und wohnst genau. Bei ihr, so habe ich verstanden. Was sagt deine Tochter denn zu der ganzen Misere? Ja, sie hat halt irgendwann mal, hat sie zu hingenommen, sie hat es akzeptiert. Ja? Sie hält überhaupt nichts davon. Ist klar, sie wäre auch froh darüber, wenn ich da von dem Quatsch da wegkäme. Was heißt Quatsch? Mhm. Von dem ganzen Mist da wegkäme. Und ich habe 2010 auch schwer im Koma gelegen, durch eine Überdosis, ich konnte nicht mehr lesen, nicht mehr schreiben, gar nichts mehr. Erzählst du mir ja eine recht aussichtslose Geschichte. Ja, für mich ist die auch in meinen Augen, ist das auch alles aussichtslos so. Ja, am liebsten würde ich mich jetzt so, weil mein Arzt mich so derart unter Druck setzt, dass er mich morgen schon gar nicht mehr wieder substituiert, weil ich es heute mal nicht geschafft habe, zum Arzt zu kommen, weil wir uns gestern diverse Tabletten genommen haben und haben es einfach nicht geschafft, heute morgen zum Arzt zu kommen, und damit droht er mir jetzt, schmeißt er mich morgen raus. Das heißt, ich bin auf 8 oder 9 Milliliter. Das heißt, wenn ich morgen zum Arzt gehe, der gibt mir schon gar nichts mehr, dann stehe ich da erstmal und bin dann am Wackeln, am Zuppeln, auf Entzug natürlich, und mal eben dann zu einem anderen Arzt zu laufen und zu sagen, hier, ich bräuchte Methadon, dann bist du ausgelacht, so, ne? Mhm. Da sagst du, ja, draußen stehen nur 30 andere. Die dann auch wollen. Ne? Die Praxen, die sind alle voll. Nun hast du dich ja hier bei mir gemeldet mit deiner sehr schlimmen Lebensgeschichte. Was erhoffst du dir, was wir machen könnten für dich? Ja, das hat deine Kollegin im Vorgespräch mich auch schon gefragt. So irgendwo einfach mal mit einem Menschen zu reden, so, ja, den ich überhaupt gar nicht kenne, also jetzt nicht persönlich kenne, ich gucke deine Sendung oft. Ohne deine ganzen Statements gefallen mir dann einfach sehr, sehr gut. So, was du dazu sagst, halt auch mal, du sagst das immer Hand und Fuß so und ja, einfach mit anderen Menschen. Weißt du, Dirk, ich finde ja, dass kein Fall, wenn du diese Sendung kennst, weißt du das, dass kein Fall so aussichtslos ist, dass es nicht noch einen Hoffnungsschimmer gibt. Das sage ich nicht als blöde Beschwichtigung hier, sondern das sage ich auf Erfahrungswerten, weil ich hier schon so oft mit Leuten gesprochen habe, die schwerste Alkoholiker über Jahrzehnten waren, die schwerst heroinabhängig waren über Jahrzehnte, noch länger als du, und die es geschafft haben. Ja. Und das ist der Punkt, wo ich gerne dir das noch jetzt auch noch sagen möchte. Dass du dieses mehr in dein Leben bringen musst, diese Hoffnung, und dich nicht aufgeben darfst. Du hast eine Frau, du hast eine Tochter, das sind ja schon mal zwei ganz tolle Sachen. Du sprichst von Liebe. Solange man liebt, darf man sich nicht aufgeben. Und solange man geliebt wird, darf man sich nicht aufgeben. Ich kann dir jetzt keinen klugen Ratschlag geben, wie du am besten da rauskommst, aber ich kann appellieren an deinen Willen, dass du dich selbst, ich sag's auch nochmal ganz plump, dass du dich selbst in den Arsch trittst. Ja, das sage ich, versuche ich mir auch immer selber zu sagen. Ich krieg das einfach nicht hin, ich krieg das einfach nicht umgesetzt. So viele Sachen muss ich erledigen, alles. Wie gesagt, ich war noch nie im Knast, aber ich glaube, das wird nicht mehr lange dauern. was auch Rechnungen und so gar nicht mehr bezahlt bekomme, etc. Das wird wird demnächst knapp laufen. Jetzt ist die Sendung gleich vorbei. Aber ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich bei dir nochmal und sprechen dann weiter, okay? Ja, bis ganz gleich. Kurz, eine Frage. Nein, was ich kann nicht. Die Sendung ist vorbei, ich kann nicht beantworten. Bis gleich, tschüss. In der Technik heute Nacht, Dennis Eickmeier. Wir sind morgen wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss.